Und so schlagen wir denn allen Ernstes vor, dass nicht nur bei der Neuaufnahme, sondern namentlich auch als Revisionsverfahren bei allen alten Mitgliedern von Parteien, Vereinen, Kongressen, Verbänden, Ausschüssen, Gewerkschaften und Bünden irgendwelcher Art, sofern sie den Angelegenheiten des deutschen Volkes zu dienen haben, eine körperliche Untersuchung etwa durch zwei hierfür ausersehene Mitglieder als unbedingtes, mechanisch vorgenommenes Vorverfahren vor der Aufnahme und vor weiterem Verbleib im jeweiligen Verband festgelegt werde. Ein derartiges Verfahren einmal gewohnheitsgemäß und geradezu automatisch vorgenommen, würde alles Befremdliche oder gar Abstoßende und Verletzende alsbald verloren haben. Und der deutsche Michel würde jedenfalls staunen, wie ungeahnt viele seiner besten Freunde und treuesten Parteigenossen er derart zwar nicht unmittelbar entlarven, doch aber durch ihr Fernbleiben im Fall der Durchführung unseres Vorschlages bald und unschwer als abkommandierte Zions feststellen lernen würde. Und Unglaube, Spott und Misstrauen, wie sie der Verfasser immer wieder und wieder für seine Anregungen zu ernten hatte, sie würden jählings verstummen, wenn eine erste konsequente Durchführung dieser Vorschläge das allzu späte Erwachen aus verschlafener Vertrauensseligkeit allenthalben bewirkte. Wie sehr übrigens der Jude selber es seit jeher verständlich fand, ja geradezu planmäßig zu erwarten gewohnt war, dass sich Feinde bei ihm einschleichen, können wir aus jenen Zeiten, da Israel noch als Volk bestand, in der biblischen Geschichte erfahren. Der Bibelkundige wird sich gewisslich erinnern, mit welcher schonungslosen Härte die Juden ihre Feinde erst durch das einfache Mittel, sie das Wort Schibolet aussprechen zu lassen, das ihrer Zungenbildung nicht gemäß war, zu entlarven und dann ins bessere Jenseits zu befördern gewohnt waren. Wenn schon diese Nutzanwendung aus der Entlarvung in unseren heutigen friedlicheren Zeiten nicht auch aus dem Alten Testamente herübergenommen werden dürfte, so wäre doch die weit einfachere und sicherlich völlig untrügliche Rassenkontrolle, die wir vorschlagen, ein beherzigenswertes Analogieverfahren zu jenen längst vergangenen Zeiten. Wer, wie der Verfasser, immer wieder und wieder Gelegenheit gefunden hat, den Juden in der Ausübung seines für ihn so segensreichen, für den Deutschen so verhängnisvollen abkommandierten Berufes zu betreffen, der würde von der Dringlichkeit und dem furchtbaren Ernste dieses Vorschlages vollauf durchdrungen sein. Und um aus der großen Fülle des ihm aus eigenem Erlebnis bekannten Tatsachenmaterials nur ein erschütterndes Beispiel zu bringen, sei ein Versuch bei einer Liga für deutsche Kultur genannten Vereinigung erwähnt, die den Zweck hat, die militärischen Stellen Deutschlands über die russisch-bolschewistischen Angelegenheiten auf dem Laufenden zu erhalten. Im Verlaufe von 5 Minuten konnten nicht weniger als 3 Juden in diesem Institute festgestellt werden, von denen einer ungarischer, das heißt kommunistischer Journalist zu Gaste war, in dessen 2 als ständige Beamte des Vereines sich betätigten. Die übrigen Beamten rekrutierten sich hauptsächlich aus heimatlos gewordenen baltischen Edelleuten. Es mag ja gewiss ein menschenfreundlicher Gedanke sein, derart diesen vortrefflichen deutschen Männern eine Daseinsmöglichkeit zu bereiten, ob sie aber gerade als Organe zur Bewachung feindlicher ausländischer Strömungen die geeignetsten sind, kann füglich bestritten werden. Denn an Traumglotzkugeligkeit stehen diese braven Leute entschieden an der Spitze aller deutschen Stämme, und der schüchterne Versuch, sie auf diese Rasse ihrer Bürogenossen aufmerksam zu machen, scheiterte an dem verdutzten und hoffnungslos unverständigen Blick, den dieses Experiment uns eintrug. Der eine der überaus geschäftigten und sofort zu allen möglichen Aufklärungen bereiten Beamten entpuppte sich also gleich als typischer russischer Jude, worüber die Mimikrie einer gut imitierten baltischen Aussprache ebenso wenig als der wohl herrenlos gewordene gute baltische Name hinwegtäuschen konnte. Als der Besucher einen Augenblick der Abwesenheit jenes sonderbaren Baltens benützte, das ebenfalls baltische, aber unzweifelhaft deutsche Bürofräulein fragte, ob ihr denn nicht die offenkundig jüdischen Rassenmerkmale ihres Bürogenossen aufgefallen seien, erhielt er die treuherzige Antwort: »Ach, jüdisch sieht er wohl aus. Ich kenne seine Schwestern, die sehen auch jüdisch aus, aber die Gesinnung ist völlig einwandfrei.« Als zweites Beispiel mag für 1000 Analoge der Besuch eines Freundes bei einer deutsch-arischen Studentenverbindung erwähnt werden, der durch meine Schule gegangen, beim Anblick eines unzweifelhaft jüdische Rassemerkmale darbietenden Burschenschafters auf die Frage, wer dies sei, einen unzweideutig jüdischen Namen erfuhr und das Befremden über diesen Namen mit der Antwort, ach, der heißt ja nur so, den Hinweis auf das unzweideutige Aussehen mit der Antwort, ach, der sieht ja nur so aus, quittiert erhalten konnte. Solcher Beispiele gäbe es unzählige. Und der Verfasser kann nur sagen, dass er im Verlaufe seines Lebens die Furchtbarkeit und ausnahmslose Gültigkeit seiner Theorie derartig beängstigend und wieder erlebte, dass er geradezu von Entsetzen gepackt dies Eintreffen in der Wirklichkeit als Übertreibung seiner Erkenntnisse empfinden musste. Denn es war wirklich nicht möglich, bei irgendeiner Beratung deutscher Männer zu erscheinen, wo nicht der offenkundig abkommandierte als bester Freund und vertrauenswürdiger Mitberater mit anwesend war, trotz des rassenhaft betonten Antisemitismus der wackeren Leute und trotz der Leichtigkeit einer unmittelbaren Konstatierung der rassenhaften Zugehörigkeit jener fraglichen, aber so sonderbar unfragwürdigen Personen. Was dem Juden dies Verfahren unendlich erleichtert, ja genauer genommen einzig und allein ermöglicht, ist die uns aus Geist und Judentum bereits bekannte Starrheit und das Vorurteil, das wir als fixe Idee ohne fixierende Kontrolle zu bezeichnen wussten, was im dritten Teile des genannten Buches nachgelesen werden mag. Dieser Wesensart derartig gemäßigt zu benehmen, dass man als Artgenosse empfunden und angesehen wird, ist ein leichtes. Bedarf es doch nur der im deutschen Tonfall geäußerten tüchtigen Deutschheit, geläufigen Herunterplapperns aller völkischen Ansichten und Überzeugungen und die Gesinnung ist völlig einwandfrei, das Vertrauen ein unerschütterliches, was durch die Dauer solcher Bundesgenossenschaft in einer Weise erstarkt, dass auch nur der schüchternste Versuch, Misstrauen gegen solch alte und treu bewährte Freunde zu erwecken, mit der ingrimmigsten Entrüstung von dem ach so rechtschaffenen deutschen Manne hinweggewiesen wird.